und betrübt. Doch ich gebe euch das Recht, immer hochgelobte Demokratie, seine Tier, die Gesetze brecht. Alles wird von euch verboten, was deutsch und mäßig wird. Jeder, der nachdenkt und sich hört, hat ein Recht auf Freibadier. Doch was wird passieren, wenn wir uns hier überstehen? Erwartet deine Gnade, wird ihr den Hass in unseren Augen sehen. Was wird passieren, wenn sich eure Zeit den Wenden hat? Der Zahltag wird kommen und wir stehen bereit. Grinsen im Gesicht, die man euch heute posieren. Der Gleichschaltung der Medien wollt ihr die Wahl kassieren. Ihr habt den Wind gesehen, der stete Tropfenhöhlt den Schrei. Dieser Wind wird zum Organ, wird euer Untergang sein. Doch was wird passieren, wenn wir uns hier überstehen? Erwartet deine Gnade, wird ihr den Hass in unseren Augen sehen. Was wird passieren, wenn sich eure Zeit den Wänden hört? Der Zahltag wird kommen. Und wir stehen bereit.